Es ist Nacht in der kleinen Stadt. Ein Gärtner streift durch die Beete und schaut hinüber zum Gartenhaus, in dem noch Licht brennt. Zwei Polizisten in Zivil gehen mit langsamen Schritten durch schwach beleuchtete Gassen. Zwei Männer arbeiten an einer Erfindung, die die Welt verändern wird. Es ist noch nicht perfekt. Wir stecken fest, würde ich sagen. Lassen wir es für heute genug sein. Gehen wir ins Haus und sehen, ob man uns ein wohlverdientes Vesper zubereitet hat. Vielleicht sollten wir ein anderes Prinzip in Erwägung ziehen. Lieber Maybach, Sie wissen, wie ich darüber denke. Ich habe kein Vertrauen in irgendeine Form elektrischer Zündung. Viel zu unzuverlässig. Wir machen weiter mit dem Glührohrzünder. Ich bin bei meiner Lektüre auf das Patent eines Herrn Watson gestoßen. Er beschreibt ein Verfahren, das ohne Schieber auskommt. Dann sollten wir uns das sehr genau ansehen. Haben Sie eine Kopie? Auf meinem Schreibtisch. Nehmen Sie sie bitte mit. Ich würde Sie gerne heute Nacht durchsehen.